Ich heiße Cross. Gilbert Cross. Und bin Privatdetektiv. Ich wohne in New York, in der 125. Straße im 13. Stock. Soeben habe ich eine Nachricht erfahren, die für mich von höchster Wichtigkeit ist. Heute Morgen beim Frühstück mit Mary, Mary ist meine Frau, schlug ich die New York Herald Tribune auf. Auf Seite 3 stieß ich auf folgende Notiz. Was ist das? Am 25. April sichtete ein französisches Postflugzeug in der Nähe der Azoren mehrere Schlauchboote im Meer treibend. Die sofort durch Funk verständigten Küstenstationen leiteten Rettungsmaßnahmen. Eines ist anzunehmen... Willst du auch Sandwich stehen? Was? Nein, danke. Es ist anzunehmen, dass es sich bei den in Seenot befindlichen um Passagiere des überfälligen Clippers PXO der Round World Airways handelt. Der Clipper beflog planmäßig die Route Paris-Buenos Aires. Honig oder nur Butter? Buenos Aires. Dass du beim Frühstück immer lesen musst. Du, der Honig vom Papa ist wundervoll. Lüneburger Heide, ganz wie wir frei berichteten, fehlt von dem Clipper jede Spur. Wir geben im Folgenden die Passagierliste bekannt. Jill, lass doch die Zeit Benson, sein. Bentley, McConnell, Keatley, Linton, Mortz, Masur. Wie? Masur? Ja. Wo? Hier, Masur, da, lies, tatsächlich, Masur. Tatsächlich, muss es sein. Er wollte zurück. Er wollte mit dem Schmuck zurück, mit der Mistel. Du, Mary, wie ist die Nummer von der RWA in der Fulton Street? 18765. 18. Warum? 7. Ich will versuchen, Sexton zu erreichen. 6. 5. 5. Sexton weiß vielleicht etwas. Hallo? Hallo? Sexton? Ja, bitte, Fräulein, geben Sie mir Direktor Sexton. Leider nicht da. Ah, nicht da. Für mich immer, hier spricht Cross. Wer? Cross. Er weiß, wer ich bin. Ja, Sexton. Na also, Sexton, da sind Sie ja endlich. Na, was gibt's, Cross? Hören Sie, Sexton, es handelt sich um den Clipper PXO der Südamerika-Linie. Ist überfällig, die Morgenzeitung berichteten es. Ja, ich hören Sie, Sexton, da ist ein gewisser Masur. Masur? Masur, ja, Severin Masur. Martha, Anton, Siegfried, Ulrich, Richard. Ich muss wissen, ob dieser Mann... Natürlich wird er sich gerettet haben, Marlon, aber ob der Schmuck, Jill, frag nach dem Schmuck. Hallo. Ja, hallo, Cross? Ja. Sind Sie noch da? Natürlich. Ja, hier liegt nichts vor. Ah. Tut mir leid. Aber warten Sie, Buenos weiß ich ja was. Ja. Ich lasse ihn überschreiben. Gut, Sexton. Moment, will mal sehen. Danke. Der Schmuck, frag doch nach dem Schmuck. Mary, tu mir den Gefallen. Hallo? Hallo? Ja. Ja. Tut mir leid, Cross. Alle Fernschreiber besetzt. Gedulden Sie sich. Niemand soll ihn besitzen. Ich rufe an, Cross. Jedem hat er Unglück und? Gebracht, dieser Schmuck, und nun nach Masur, bitte, Mary, nun ihm selber. Mir doch den Gefallen und sei jetzt ruhig. Hallo, Cross, hören ja. Sie? Den Namen bitte nochmal. Masur. Oh Gott, Martha, nein, nein, Anton, nein, nein. Siegfried, Ulrich, Richard. Masur. Ja. Der Schmuck und der alte Masur. Es war zu verstehen, dass meine Frau Mary in erster Linie der Schmuck interessierte. Schließlich war das ganze Leben ihres Vaters nur wegen diesem verdammten Schmuck so... Aber ich greife vor. Ich will nicht vorgreifen. Am besten, ich beginne dort, wo die Geschichte für mich anfängt. Sie fängt an, warten Sie mal, 1945, als ich mich beruflich in Paris aufhielt. 1945 im Gebäude der Banque de Paris. Guten Tag. Ich möchte ein Safe mieten, bitte. Auf welchen Namen? Gilbert Cross, Hotel Athénée. Ich möchte gleich etwas deponieren. Selbstverständlich, mein Herr. Einen Augenblick, bitte. Hallo, Clément? Clément ist im Depot 3. Wer fertig den Kunden abheben kann. Clément weiß genau, dass er sich bei mir abzumelden hat. Diese jungen Beamten, einen Augenblick bitte, mein Herr. Ich führe Sie selbst hinunter. Depot 3, wir müssen ebenfalls dorthin. Liegt im anderen Trakt. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Es ist kühl hier. Ja, ja, die Mauern sind dick. Stahl und Beton. Eine Art Festung, wie? Eine Festung gegen die Zeit. Sie meinen, auch der Krieg, auch die Deutschen haben mir nichts antun können? Auch die Deutschen nicht, mein Herr. Keine Besatzung der Welt. Wie? Man hat die Banque de Paris nicht beschlagnahmt? Weder die Bank noch die Tresors. Erstaunlich. Und nichts geplündert, auch nicht, als man abzog? Keine Zeit vermutlich. Sie hofften auf das Wunder, diese Narren. Das Wunder, das nicht kam. Allerdings, dann kam es doch andersherum. Tja, ganz Frankreich feiert es morgen, der 1. 14. Juli nach der Befreiung, Nationalfeiertag. Gerade ein Jahr ist das her, nicht wahr? Tja, wenn wir jetzt hineingehen wollen, bitte. Hier durch diese Panzertür. Ein Arzt muss kommen. Der Herr, der vor 10 Minuten kam, ich hörte plötzlich einen Schrei und dann einen Fall. Im Kundenraum am Tresor 8. Ich wartete davor. Ich hatte das Safe geöffnet, das Vorschloss meine ich. Der Herr tat das Übrige, nahm die Kassette raus, ging in die Kabine. Gleich darauf hörte ich einen Schrei. Einen Schuss? Nein, nur den Schrei. Und dann einen Fall. Um Gottes Willen. Wie kann ich helfen? Sind Sie Arzt? Wenn es nötig ist, auch. Kommen Sie, er rührt sich nicht. Wo liegt er? Sie sagen... In Kabine 8. Bitte gleich dort drüben. Kabine 8. Ja, bitte kommen Sie. Vorsichtig, Moment. Lassen Sie mich mal. Puls schlägt. Nur ohnmächtig scheint mir. Fassen Sie zu, meine Herren. Darf den Sessel, aber vorsichtig. Obacht, da liegt etwas, ein Röhrchen. Ja, ein Metallröhrchen. Und ein Ball, ein Gummiball. Seltsam. Es ist gar nicht seltsam. Das ist nur ein Inhalator, wie ein Asthmakranker benutzt. Ja, richtig. Ich erinnere mich, er trug ihn bei sich, als er kam. Ja, er fühlte sich Luft zu unterwegs. Eher der Atemnot. So? Ja. Na also, ihm ist die Luft weggeblieben. Nichts weiter. Nehmen Sie doch mal das Röhrchen und drücken Sie auf den Gummiball. So, in den Mund halten. Na, sehen Sie? Er atmet schon wieder. Sonderbar. Wo habe ich ihn denn schon gesehen? Sie kennen ihn? Der Inhalator, dieses Gesicht? Er ist Masur. Sind Sie sicher? Ja, ja. Na, natürlich ist er das. Er wohnt im Athenäum, Zimmer neben mir. Er kommt zu sich. Das Safe. Elisa? Was ist mit dem Safe, Herr Masur? Was ist mit dem Safe? Er ist schon wieder ohnmächtig. Ist es schlimm mit ihm? Nein, nein, ich glaube kaum. Ja, was können wir tun? Ja, was? Die Polizei. Soll ich die Polizei rufen? Einen Krankenwagen? Unsinn, meine Herren. Keine Aufregung nötig. Ich werde ihn ins Hotel bringen. Mein Taxi wartet draußen. Ach ja, bitte. Bitte bringen Sie ihn ins Hotel. Ach ja, vielen Dank, meine Herren. Vielen Dank. In einem Krankenhaus, Monsieur? Nein, nein. Hotel Athénée. Eh bien? Nein, nicht ins Athénée. Bitte fahren Sie nicht ins Athénée. Wie bitte? Nicht ins Athénée, bitte nicht ins Athénée. Nicht ins Athénée. Eh bien. Wohin da, Monsieur? Herr Masur, ich bitte Sie, kommen Sie zu sich. Wohin wollen Sie denn gefahren werden? Wie bitte? Wohin, wenn nicht ins Hotel? Ach, Sie sind... Ja. Wie kommen Sie denn hierher? Wo bin ich? Auf der Rue de Pont Neuf. Nicht wahr, wir kennen uns. Mhm. Ja, woher kennen wir uns? Ihr Gesicht kommt mir so bekannt vor. Wir flogen zusammen von Buenos Aires nach Paris. Von Buenos? Wann war das? Vor 20 Stunden landeten wir in Orly. Vor 20 Stunden, richtig. Sie saßen hinter mir am Fenster links. Aha. Wir sprachen miteinander. Mr. Cross, wenn ich nicht irre. Ihr Gedächtnis ist ausgezeichnet, Herr Masel. Geht es Ihnen besser? Oh, ich bin zäh. Na, Gott sei Dank. Wohin, Monsieur? Wohin also, Herr Masur? Rue de Rivoli, 22. Aber Sie wohnen doch im Athénée, Herr Masur. Wir haben das gleiche Hotel. Rue de Rivoli, 22. Es ist sehr leicht zu finden. Herr Masur, ich verstehe Sie nicht. In Ihrem Zustand sollten Sie ich doch bin jetzt... Ich bin zäh, ich sagte schon. Hallo. Also, Rue de Rivoli, nur fahren Sie schon endlich. Eh bien, Monsieur? Moment, Moment. Ich bitte Sie, Herr Masur, was wollen wir denn in der Rue de Rivoli? Ihnen alles erklären. Ja, aber doch nicht heute. Sie brauchen Ruhe. Dann morgen Abend, wenn Sie wollen. Bitte. Haben Sie morgen Abend Zeit für mich, Mr. Cross? Gut, gut. Aber jetzt brauchen Sie Ruhe. Fahren Sie Rue de Rivoli 22. Oui, Monsieur. Ja, bitte, mein Herr. Sie wünschen... Guten Tag. Wohnt hier Herr Masur? Der ist ausgegangen. Aber er hat mich herbestellt. Mein Name ist Cross. Ah, Mr. Cross. Ja, treten Sie ein. Danke. Herr Masur ist gleich zurück. Sie sind ein Freund von Herrn Masur? Ja, ich bin ein Freund von ihm. Ich wusste es. Er sprach so nett von Ihnen. Er sagte, wenn Mr. Cross kommt, der soll sich wie zu Hause fühlen. Mein Gott, der arme Herr, er sieht so elend aus. Und sein Asthma, schrecklich, nicht wahr? Dabei war er so gesund, als er wegfuhr damals. Ja, ja, das war eine Überraschung gestern, als er plötzlich vor der Tür stand. Waren Sie mit ihm drüben? Wo drüben? In Argentinien. Ein schönes Land. Meine Freundin sagt, lauter Palmen und Blumen. Oh, dass Madame es nicht erlebt hat. Madame Elisa. Sie haben sie gekannt? Ich hörte nur ihren Namen von Herrn Masur. Oh, das war eine Frau, Mr. Cross. Man mochte sie immerfort ansehen. Vielleicht zeigt Ihnen der Herr das Gemälde, das drüben von ihr hängt. Allerdings hat sie es nicht leiden können. Wir werden doch täglich älter, Mutter Dupont, sagte sie. Und so ein Bild wird es nicht. Sie war Jüdin. Das war der Grund, weswegen sie nach Paris gezogen sind, der Herr und sie. Ach, daher also... Wussten Sie es nicht? Er hätte ja auch in Berlin bleiben können und sich von ihr trennen können. Wäre doch das Einfachste gewesen für ihn, nicht wahr? Aber er trennte sich nicht von ihr. Und nun Hat er das verdient, dass er allein nach drüben musste, ohne sie? Oh, es kommt jemand. Er ist schon gekommen, glaube ich. Mr. Cross ist da. Ja, guten Abend, Mutter Dupont. Ja, danke, danke. Sie können dann auf Ihr Zimmer gehen. Ja, bitte. Ah, da sind Sie, Mr. Cross. Freue mich. Hat sie geschwätzt? Stumm war sie nicht. Die gute Mutter Dupont. Sie kann schweigen wie ein Grab, wenn sie will und wenn es nötig ist. Aber sie kann auch ein Katarakt sein. Sie war es. Umso besser, dann wissen Sie ja schon was. Ja. Trotzdem habe ich nicht herausbekommen, was Ihnen in der Banque de Paris zugestoßen ist. Das war doch keine Ohnmacht von ungefähr, Herr Masel. Später. Nicht so ungeduldig, Mr. Goss. Rotspuren? Ja, ja, bitte. Setzen Sie sich. Danke. Ich fand einen 28er Beaujolais im Keller, einen wundervollen Tropfen. Ach, im Keller dieses Hauses? Die Deutschen haben ihn nicht ausgeräumt? Sieht diese Wohnung ausgeräumt aus? Der Lüster, die Chaise, der Flügel? Bitte, alles am alten Platz. Tja, es scheint zu beweisen, dass Ihre Landsleute wie Engel durch Paris gegangen sind, hm? Meine Landsleute? Ja. Sie meinen die Deutschen? Pardon, der Katarakt. Ich erfuhr natürlich, dass Sie Deutscher sind. Das stimmt. Und das stimmt nicht, ich weiß. Aber geschont hat man mich nur, weil es in Paris ein argentinisches Konsulat gab. Ach, Sie sind Argentinier? Ich wurde es, 1940. Ich sorgte vor, ich hatte nach drüben gute Verbindungen und pro forma in Buenos Aires ein Büro. Ah, und deshalb konnte niemand, als Sie flüchteten, an Ihren Besitz heran? Nun, man hat es natürlich versucht, aber dem argentinischen Konsul gelang es, dieses Haus zu schützen. Ein Lob dem Konsul. Er schützte es, solange er konnte und soweit es in seiner Macht stand. Ja, aber sagen Sie, Herr Masur, warum wohnten Sie dann im Athénée und nicht gleich hier, in Ihrer Wohnung? Hier, wenn Ihnen das eine Erklärung ist. Ich hatte Angst. Angst? Wovor? Ja, Mr. Cross, sehen Sie, ich kann heute darüber sprechen, gestern konnte ich es noch nicht. Ich hatte Angst, in die Bank zu gehen. Und ich hatte noch mehr Angst, hierher zu gehen, an diesen Ort zurück, den ich vor 5 Jahren, als die Deutschen kamen, verließ, und an dem ich meine Frau wiedersehen würde. Elisa? Elisa. Ja. Drüben hängt ein Bild von ihr. Ich werde es Ihnen zeigen. Kommen Sie. Aha, das ist Elisa. Lenotre nannte sie die Dame mit dem Mistelzweig. Lenotre? Lenotre, ja. Als wir ihn zufällig kennenlernten und als er Elisa sah, setzte er sich in den Kopf, sie zu malen. Elisa wollte erst nicht, ich musste sie überreden. Dann sagte Lenotre, in dieser Hand gehört ein Zweig, ein Mistelzweig. Ja, wir waren überrascht, um nicht zu sagen bestürzt. Warum eine Mistel? Fragte Elisa. Lenotre lächelte. Das kann ich Ihnen so wenig beantworten wie die Frage, warum der Himmel über Paris meistens blau ist, Madame. Ja, haben Sie denn eine Mistel? Fragte Elisa. Nein, sagte Lenotre. Wo soll ich denn eine Mistel hernehmen? Ich werde sie besorgen, sagte Elisa. Sie sagte es, weil nichts leichter war als das. Das Hauptstück eines Schmuckes, den sie besaß, war nämlich eine Mistel. Eine sehr kostbare irische Goldschmiedearbeit. Perle an Perle, lauter riesige Perlen. Elisa hatte sie bei sich als Talisman. Ja. Und so malte sie Lenotre. Trinken wir? Auf Elisa, pardon. Sie sieht mich an. Sie sieht mich unausgesetzt an. Ihre Augen müssen sich bewegt haben. Ja, darüber erschrickt jeder so zuerst, aber das legt sich bald. Wirklich? Gehe ich in diese Ecke, sie sieht mich an. In der anderen ebenso. Sagen Sie, was ist mit diesem Bild? Was ist mit dieser Frau? Ich will Ihnen nicht ausweichen, Mr. Cross. Bitte nehmen Sie doch wieder Platz. Ich habe Sie jetzt oft genug vergeblich fragen lassen, was mit mir sei und, ja, was Elisa betrifft. Nun, Ihr Schicksal ist das meine. Mr. Cross, es war Zufall, dass wir beide das gleiche Hotel bezogen, nachdem wir in Orly gelandet waren. Und Zufall war es, dass Sie auf mich stießen, als ich in der Bank diese Entdeckung gemacht hatte. Ich müsste ein Narr sein, wenn ich darin keinen Wink sehen sollte. Sie sind mir fast zum Freund geworden. Ich habe Vertrauen zu Ihnen und deswegen möchte ich Ihnen erzählen. Ich bin gespannt. Entschuldigen Sie. Immer wenn ich meine, ich könnte diesen Apparat in die Ecke werfen, dann kriege ich keine Luft. Kann ich Ihnen helfen, Herr Maso? Nein, nein, keine Sorge, danke. Bleiben Sie sitzen, Mr. Ross. Bitte, bitte trinken wir. Zum Wort. So. Ja. Stellen Sie sich einen kleinen, aber strebsamen Anwalt vor, einen von unzähligen in Berlin. Es ist in den 20er Jahren. In der Tauentzien hat er ein winziges Büro, immerhin in der Tauentzien. Zu seinen Klienten, nicht sehr zahlreichen Klienten, wie Sie sich denken können, gehört ein Makler, ein Häusermakler, ein Mann von nicht sehr gutem Ruf. Einmal sieht er die Frau des Maklers, eine ungewöhnlich schöne Frau, wechselt mit ihr ein paar Worte Belanglosigkeiten, bis er eines Tages einen Brief erhält, von ihrer Hand geschrieben. Sie müssen ihn dringend sprechen. Sie fahren in eine kleine Weinstube am Zoo, wo sie ihm auseinandersetzt, dass ihr Mann, der ein Spieler sei, seine Schulden mit ihrem Schmuck abdecken wolle, ihrem Familienschmuck, sie sei eine geborene Arnheim. Ja, was sie tun könne, um sich zu schützen, sie habe keinerlei Erfahrung in diesen Dingen, aber die merkwürdige Gewissheit, dass er, der Anwalt, ihr helfen würde. Dieser Tag, Mr. Cross, entscheidet über das Leben unseres Anwalts. Er übernimmt den Fall der Dame gegen ihren Mann, gegen seinen früheren Auftraggeber. Die Geschichte weitet sich zur Affäre, es kommt zum Prozess. Unser Anwalt führt ihn hart am Skandal vorbei. Die Wogen der Gesellschaft gehen hoch, aber sie tragen ihn, den kleinen Advokaten. Ja, plötzlich ist sein Name in aller Munde. Er gewinnt den Prozess. Die Juwelen sind gerettet, die Ehe ohnehin nur noch formal wird geschieden. Der Makler, ein Halsabschneider, und die Frau dann völlig verschuldet, nimmt sich das Leben. Das ist das eine. Das andere... Der Anwalt gewinnt. Erst den Prozess und dann, ohne dass er je gewagt hätte, ernsthaft daran zu denken, sie. Einige Jahre später ist er einer der ersten Anwälte Berlins und Elisa seine Frau. Elisa Masur. Und das war im Jahr 1930. Ja. Im Frühjahr fuhren wir nach Paris und Lenotre malte das Bild. Das Bild. Ich merke, wie es von seiner Kälte verliert, je länger man hinsieht. Sagte ich es nicht. Übrigens ging es Lenotre selber so. Er erschrak über die Kraft dieser Augen. Als ich einmal allein zu ihm ging, er malte noch an dem Bild, sagte er, er habe die Empfindung, dass diese Augen etwas sehen, wovor uns Gott bewahren solle. Und Elisa? Ich meine, wie ging es Elisa mit dem Bild? Oh, sie war irgendwie fasziniert von der Art, wie Lenotre sie sah. Später wurde das anders. Sie hatte Ahnungen. Ahnungen? Ja, Sie wissen, Elisa war Jüdin von Geburt. 34, nach dem Boykott, schickte ich sie hierher in dieses Haus, das ich gekauft hatte. Aber das genügte nicht. Man verlangte die Scheidung. Ich widersetzte mich. Sie sperrten mich ein. Ich floh mit Hilfe von Freunden und so wurde ich Bürger von Paris. Aber Elisa hat hier nie gewohnt. Hier wie überhaupt in Paris. Ich meine das nicht wörtlich. Sie hat sich hier nie heimisch gefühlt. Sie fühlte sich fremd. Nicht einmal, dass sie so an Berlin hing, aber dass es ihr verboten war, in Berlin zu leben, das zehrte an ihr. Sie wusste, wenn sie zurückkehren sollte, wenn dieser Tag wirklich einmal käme, alles würde anders sein. Sie hatte schon von den KZs gehört, das Bankhaus Arnheim war liquidiert, der Name ausgelöscht, sie hatte nur noch den Schmuck. Alles, was ihr Leben war, alles, was sie davon Stück um Stück hatte aufgeben müssen, was verloren war und nicht wiederkehrte, alles fand sie in diesem Schmuck gesammelt. Ungebrochen, unangetastet vor, wie in einem Schrein. Der Schmuck an erster Stelle der Mistelzweig war Zeuge. Zeuge von Elisas Kindheit, Zeuge der glücklichsten Minuten ihres Lebens, Zeuge endlich der 3 Jahre, die wir in Berlin zusammen verbracht hatten und die wie im Traum verflogen waren. Ja, danach kam, was kommen musste. Der Krieg brach aus. Bis dahin hatte Elisa immer noch von ihrer Hoffnung gelebt. Jetzt begräbt sie sie endgültig. Sie wird krank, die Ärzte empfehlen Luftveränderung. Ich will sie nach Boulogne-sur-Mer bringen, aber sie will nicht. Eines Abends, als ich nach Hause komme, tritt mir Mutter Dupont entgegen. War der Arzt da? Der Arzt ist nicht gekommen, Herr Masur. Madame hat ihn abbestellt. Abbestellt? Wieso? Maître. Sie rief mich und bat, ich möchte ihr beim Ankleiden helfen. Sie ist aufgestanden? Schimpfen Sie nicht, Maître. Madame erwartet Sie im Salon. Elisa, du bist auf? Ja, was ist? Und in diesem Kleid? Das Kleid, in dem Lenotre mich malte. Ja, ja, gewiss, aber erklär mir doch. Du mochtest es doch gern. Nicht wahr, Severin? Ja. Ja, ja. Mein Gott, wie lange ist das her? Du hast den Schmuck angelegt. Stört er dich? Die Mistel. Gefällt sie dir nicht mehr? Doch, doch. Doch, aber was soll das? Warum denn? Für wen denn? Für wen wohl? Für dich, mein Liebe. Ja, und der Grund? Der Grund. Ich fahre fort, Severin. Fort? Wohin denn? Nach Bologna natürlich. Wohin denn sonst? Natürlich. Natürlich. Wie gut. Ja, aber so plötzlich. Bitte mach mir das Halsband auf. Hm. Und wann willst du fahren? Ich denke morgen früh. Oh, gib acht. Die Öse, ich weiß. Klemmt sie. Wie immer. Wie immer. Wie immer. Wie immer. Wie immer. Wie immer. Du weinst? Mein Lieber, nimm sie. Die Armreifen, die Ringe. Nimm die Brillanten. Und hier, die Mistel. Aber Elisa. Elisa. Ja, nimm sie. Ich war glücklich damit. Ich bin es noch. Ach, Severin, es ist ja noch nicht zu Ende. Aber ich möchte doch, dass wir diese Zeit retten, die untergeht. Oder geht sie etwa nicht unter? Severin, hörst du es denn nicht? Siehst du es denn nicht? Komm, hier, diesen Ring auch. Nimm das alles. Ich habe es so gern getragen. Ich liebte den Schmuck so. Schaff ihnen einen Ort, wo er sicher liegt. Denke immer, dass er ein Stück von mir ist. Aber vielleicht hat es mich dann gar nicht gegeben. Ach, Elisa, nicht weiter. Sag nicht so etwas. Ja, versprich mir. Heb alles gut auf. Heb alles gut auf für den Tag, einen Tag, wo du den Schmuck wieder in Händen hast. So wie jetzt. Aber dann wird alles gut sein. Dann wird diese Angst vorbei sein. Diese Angst vor morgen. Diese schreckliche Angst. Wir fuhren nach Boulogne-sur-Mer. Ich kehrte allein nach Paris zurück. Aber erst einige Tage später kam ich dazu, in den Boulevard des Italiens zu gehen. Das kleine Kästchen hatte ich bei mir, mit Elisas Juwelen. Ich mietete ein Safe und sargte es ein. Ich begrub den Schmuck der Arnheims, 15 Meter unter der Erde, im Safe 908 der Bank de Paris. Ach, Mr. Kors, es war mir wirklich wie bei einem Begräbnis. Ich hoffte auf den Tag der Auferstehung. Aber als ich auf die Straße trat, war der Boulevard von Extrablättern überschwemmt. Die Deutschen waren bereits in Belgien, Holland, Luxemburg eingefallen. Ja, ja, es ging verdammt schnell damals. Zwar sehr beunruhigt war ich in der ersten Zeit noch nicht. Im Gegenteil, ich war froh, dass Elisa nicht in Paris war. Denn ich rechnete mit Luftangriffen. Und Boulogne schien mir sicherer. Aber wenige Tage später waren die Deutschen schon im Vormarsch auf die Küste auf Boulogne. Was sollte ich tun? Ich musste zu Elisa, musste sie herausholen, zurück nach Paris. Ich fuhr los, erreichte Elisa. Aber auf der Heimfahrt zeigte sich, dass es schon zu spät war. Zu spät? Ja, wieso war es denn zu spät? Zu spät, Severin. Es ist schon zu spät. Wir kommen nicht mehr hinein nach Paris. Ach, wir müssen. Wir müssen, Elisa. Aber wozu? Um zu fliehen? Wie die, an denen wir vorüberfahren seit einer Stunde? Das sind doch Irre, das sind doch Wahnsinnige. Sie haben den Kopf verloren. Und wir nicht? Ich denke ganz klar, wir werden Paris erreichen. Als ob das von uns abhinge. Ach, Severin, als ob das von uns allein abhinge. Wir müssen über die Seine. Schaffen wir es nicht auf diesem Weg, dann bleibt die Route über Rouen. Aber wir werden es schon schaffen. Hast du an den Schmuck gedacht? Er liegt im sichersten Tresor von Paris. 15 Meter unter der Erde. Aber was nützt er uns dort? Wir kommen doch nicht mehr nach Paris. Aber mach mir doch jetzt keine Vorwürfe. Was soll das? Der Schmuck. Schwöre mir, Severin. Schwöre mir, dass du den Schmuck... Ach, zum Donnerwetter, wieder eine Streckung. Severin, hörst du, Severin? Schwöre mir. Schwöre, dass du ihn zurückholst. Was ist los? Warum geht's nicht weiter? Hörst du, Severin, dass du den Schmuck zurückholst? Severin! Lass niemand mehr Severin, rüber! Severin, schwöre mir! Nein! Flugzeuge! Die Brücke! Sie halten auf uns zu! Raus aus dem Wagen! Elisa! Raus aus dem Wagen! Elisa! Bitte die Böschung! Elisa! Elisa! In einem Spital bei Rouen. Es war 4 Tage später. Man flickte mich zusammen und schickte mich, als die Deutschen kamen, auf Schleichwegen ins unbesetzte Frankreich. Und Elisa? Es kam alles, wie sie es vorher gesagt hatte, als sie mir den Schmuck gab. Sie erinnern sich, Mr. Koss? Sie sagte, vielleicht hätte es mich dann gar nicht gegeben. Ja. Nein. Es gibt kein Grab von Elisa. Man hat mir berichtet, dass der Wagen sofort in Flammen stand. Ich selbst, mich hat der Luftdruck hinausgeschleudert. Ich habe nichts mehr gesehen. Und dann gingen Sie nach Argentinien, nicht wahr? Über Marseille. Ja, Mr. Gross, wenige Monate später. Ja, hallo, was ist denn? Ist da jemand? Entschuldigen Sie, die Concierge wies mich herauf. Sie sagte, die Tür sei offen. Bartou, Porte de Paris. Monsieur... Bartou. Monsieur Bartou, bitte nehmen Sie Platz. Danke. Dies ist Mr. Gross, ein guter Bekannter. Guten Abend, Monsieur Bartou. Guten Abend. Ich war im Hotel Athénée. Man sagte mir dort... Um was geht es denn? Der Vorfall entschuldigt die ungebührliche Stunde. Man hat sich nicht um Sie gekümmert. Die Direktion bedauert... Ist schon gut. Worum handelt es sich? Ihr Unfall, Herr Masur. Als Sie meine Schadensansprüche... Nein, nein, die Bank trifft keine Schuld. Außerdem habe ich mich nicht verletzt. Sie sehen, es geht mir gut. Ich gratuliere, aber da ist noch was anderes. Das Safe... Ja, was soll damit sein? Es ist uns verständlicherweise peinlich, dass der allgemeinen Aufregung zufolge die Vorschrift verletzt wurde. Welche Vorschrift? Ihr Schlüssel blieb im Tresor liegen, Ihr Safe-Schlüssel. Ich bin beauftragt, ihn zu überbringen. Unnötig. Ich wäre ohnehin morgen zur Bank gekommen. Die Bank legt Wert darauf, den Schlüssel unverzüglich zuzustellen. Sie verstehen, wir haben nichts mit den Safes unserer Kunden, ich meine, mit dem Inhalt dieser Safes zu tun. Die Bank bietet Schutz. Wir sind bemüht, jede Möglichkeit des Missbrauchs auszuschalten. Auch die Möglichkeit des Missbrauchs seitens der Bank. Keine Sorge. Das Safe, das ich öffnete, das Safe 908, war beraubt. Beraubt? Ich verstehe nicht. Beraubt. Ausgeraubt. Unmöglich. Mein Herr, Sie wissen nicht, was Sie sagen. Jedes Wort. Ein Safe der Banque de Paris? Ausgeraubt? Ich bitte Sie, die Banque de Paris ist nie beschlagnahmt gewesen. Jedenfalls war das Safe leer, bis auf dieses Stück Papier, das früher nicht drin lag. Bitte, ich habe es nicht hineingelegt. Ein Stück Papier? Darf ich es sehen? Bitte? Eine Quittung. Das Safe ist ohne meine Einwilligung geöffnet, der Inhalt entnommen worden, das ist drauf. Für Sie, nicht für uns, wenn die Entnahme legal war. Was nennen Sie legal? Mit Ihrem Schlüssel vorgenommen. Mit meinem Schlüssel? Unmöglich. Oder mit einem Zweitschlüssel, falls Sie einen zweiten besaßen. Das müssen Sie wissen. So genug. Danke. Ich komme morgen zur Bank. Wir stehen zu Ihrer Verfügung. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Guten Abend. Guten Abend, Monsieur Bateau. Guten Abend, Monsieur Bateau. Kommen Sie zum Fenster. Was ist das? Feuerwerk. Frankreich feiert den 14. Juli. Aha. Zum ersten Mal den 14. Juli, seit die Deutschen fort sind. Aber was feiert es in Wirklichkeit? Den Sieg? Den Frieden? Ich will es Ihnen sagen. Wenn Frankreich vernünftig ist, wird es den Hass feiern. Oh ja, ich wollte den Hass vergessen. Ich wollte nicht mehr hassen. Ich wollte ein neues Leben beginnen, wollte Ruhe geben. Aber jetzt, Mr. Goss, ich schwöre Ihnen, jetzt werde ich keine Ruhe finden, bis ich nicht in Händen halte, was man mir nahm. Aber den so Schmuck Elisas in diesen Händen. Verzeihen Sie bitte, ich bin nicht verrückt. Nein, ich bin nicht verrückt. Wollen wir uns wieder setzen? Ich will nicht mitfeiern. Noch nicht, Mr. Cross. Noch nicht. Herr Masur, Sie sind Jurist, ich bin Detektiv. Das heißt, wir beide sehen die Dinge äußerst nüchtern an. Also, das Safe ist leer, Elisa Schmuck geraubt. Immerhin, eine Quittung ist da. Darf ich Sie bitte mal sehen? Ja, bitte, Mr. Cross. Danke. Name und Datum sind verwischt, aber nicht der Stempel. Deutsches Reich, Oberfinanzpräsidium Berlin. Devisenüberwachung. Nebenstelle Paris. Genau, wie ich es mir dachte. Eine deutsche Behörde. Die in alle Winde verweht ist, Mr. Koss. Zugegeben. Sie sagten, Ihr Eigentum in Paris war vom argentinischen Konsulat geschützt, ja, Herr Masur. Das ist nicht ganz richtig. Die Deutschen haben es, wie alles Immigrantenvermögen in Paris, zunächst beschlagnahmt. Aber da ich kein Franzose und auch kein Deutscher mehr war, hat das argentinische Konsulat sofort die Freigabe meines Eigentums verlangt. Allerdings hat es nicht verhindern können, dass das Safe gesperrt wurde. Ja, aber wo hatten Sie Ihren Schlüssel? Hatten Sie ihn bei sich? Ich trug ihn auf der Brust an einem Kettchen. Sagte dieser Herr Batou nicht, dass vielleicht ein zweiter Schlüssel existiert? Ja, er hat recht. Ich hatte einen Doppel anfertigen lassen für Elisa. Ah, und dieser zweite Schlüssel blieb hier in Ihrer Wohnung? Ja, Mr. Koss. Also dann ist es so, wie Batou zu verstehen gab, dass das Safe legal für die Bank, geöffnet worden ist. Das heißt, man hat sich dazu Elisa Schlüssel beschafft. Sie fanden ja auch das Schloss nicht verletzt vor Sie, konnten es mit Ihrem Schlüssel aufschließen, nachdem der Beamte das Vorschloss geöffnet hat. Mühelos. Also es gibt nur einen Weg, den Dieb zu fassen. Er hat, um zum Ziel zu kommen, sich einer Behörde bedient. Er hat den offiziellen Weg beschritten. Und was hilft uns das? Na, lassen Sie uns überlegen, Herr Masur. Safe 908 ist blockiert. Wer blockiert es? Eine Behörde der deutschen Besatzungsmacht. Die sogenannte Devisenüberwachung Paris. Hier sitzen Beamte und es gibt Akten. Ungezählte Akten allerdings. Aber unter Ihnen auch eine Akte Masur. Und in dieser Akte liegt der Safe-Schlüssel Nummer 2. Nun, ja. Na, wer kann an ihn heran? Der Leiter des Amtes natürlich. Dann der Sachbearbeiter der Akte, der Sachbearbeiter des Buchstabens M gleich Masur. Und den wollen Sie jetzt noch finden? Also fest steht jedenfalls, dass es diesen Sachbearbeiter gab. Dass er in Paris war, hier gearbeitet, Formulare ausgefüllt und Unterschriften geleistet hat. Viele Unterschriften, Mr. Koss. Wie diese hier auf dem Zettel, Herr Masur. Ja, es ist leider unleserlich, Mr. Koss. Nun ja, es wird sehr schnell gegangen sein. Also jedenfalls ist uns der Name unbekannt. Trotzdem müssen wir den Mann finden. Werfen Sie doch eine Stecknadel in einen Heuschober und suchen Sie danach, dass dasselbe. Nein, das ist nicht dasselbe. Es kommt nämlich gar nicht darauf an, den Sachbearbeiter zu suchen, sondern die Behörde. Ist doch längst aufgelöst, die Leute in alle Winde. Aber vielleicht die Akten nicht. Berlin war auch noch während des Krieges die Zentrale aller Behörden. Dort liefen die Fäden zusammen. Sehen Sie, Und nun sind wir schon ein ganzes Stück weiter. In Berlin, schätze ich, wird es auch noch alte Karteien geben. Ja, wenn sie nicht verbrannt sind, Mr. Gross. Behörden sind vorsichtig, Herr Masur. Sie lassen nichts ohne Abschrift. Übrigens ist der amerikanische Geheimdienst dabei, eine Zentralkartei zusammenzutragen. Es dürfte keinen Deutschen geben, der nicht in dieser Kartei stehen wird. Also präzise. Sie hoffen wirklich, eine Liste aufzutreiben, die Liste aller Angehörigen der Devisenüberwachung Paris? Genau das. Und ich zweifle nicht einen Augenblick daran, dass ich sie erhalten werde. Herrgott, meinen Sie wirklich? Ich wollte, wie ich Ihnen unterwegs schon sagte, Herr Masur, ohnehin nach Deutschland. Ich habe nämlich in Berlin zu tun und auch in Nürnberg. Nürnberg? Ja. Mr. Cross. Nürnberg, ja, wissen Sie, wer da sitzt? Ich las es gestern Abend im Paris Soir. Ein alter Freund von mir, Kollege aus Berlin, wie ich emigriert, jetzt mit der Armee nach Deutschland zurückgekehrt und Berater beim Hauptankläger für die Kriegsverbrecherprozesse. Doch nicht Stoneway. Stoneway, genau der. Früher, als er in der Townsend gar nicht weit von mir sein Büro hatte, hieß er recht und schlecht Steinweg. Donnerwetter, wir meinen denselben. Auf ihn stützt sich mein Plan. Ich kenne ihn von Washington, vom Bundesgericht. Harry Stoneway. Meinen Sie nicht, Harry wird tun, was er kann, Mr. Cross? Morgen geht das Kurierflugzeug. Wir werden sehen, Herr Masur. Auf jeden Fall, wir haben eine Hoffnung. Ja. Die haben wir. Vielleicht. Ja. So war damals mein Gespräch mit Masur. So kalkulierten wir beide. Wenige Tage darauf ging ich also durch die Korridore des Justizpalastes in Nürnberg. Es waren dieselben Gänge, die wenige Wochen später von Reportern und Berichterstattern aus aller Welt, von Franzosen, Engländern, Russen, Amerikanern und von den ersten Vertretern einer internationalen Elite des Rechts überquellen sollten. Mir war, als betrete ich ein Labyrinth. Dennoch wusste ich, dass dieser Weg notwendig war, wollte ich Licht in den Fall Masur bringen. Stoneway war in seinem Element. Er diktierte, telefonierte, redete mit Besuchern, die sich die Klinke seines Zimmers in die Hand gaben. Er sprang wie ein Gummiball durch die Zimmerflucht seines Büros. Als er mich erblickte, stutzte er. Vielleicht wusste er einen Moment nicht, wo er mich unterbringen sollte. Aber dann, im nächsten Augenblick... Gross! Donnerwetter, Gross! Ja, ist es denn die Möglichkeit? Ich freue mich, mein Lieber, ich freue mich. Wo kommen Sie denn her? Bessie und Whisky für einen Gast aus New York. Hier ist ein Stuhl. Setzen Sie sich. Mensch, alter Junge! Er setzte sich auf eine Feldkiste mir gegenüber. Es sei noch ein wenig kriegsmäßig hier, sagte er, aber das schade nicht. Was es denn gäbe, wollte er wissen. So brachte ich auf den ersten Anhieb meine Geschichte an. Mr. Stoneway, alias Steinweg, hörte etwas gelangweilt zu. Jedenfalls war das Safe leer. Absolut leer. Nicht ganz, Verehrter. Hier, dieser Zettel lag drin. Ach nee, zeig mal hier. Deutsches Reich, Oberfinanzpräsidium Berlin, Devisenüberwachung, Nebenstelle Paris. Donnerwetter, sollte das etwa... Ja, Mann, das ist doch, was ich suche. Warum fand Mr. Stoneway den Zettel so interessant? Warum ließ er von dem Augenblick an, als er ihn las, alles andere beiseite und widmete sich der Sache so, als wäre es seine eigene? Er soll es Ihnen, meine Damen und Herren, am besten selbst erzählen, allerdings nicht heute, dazu ist es zu spät geworden, sondern im nächsten Kapitel, das den Titel trägt »Sie kamen bis Metz«.